Dezember. Dunkelheit annehmen. Ein kleines Licht sehen. Leg einen Schal oder eine Augenbinde neben dich, falls du dir später die Augen verbinden möchtest. Wenn du das nicht möchtest, kannst du auch einfach deine Augen schließen. Wichtig ist, dass du dich dabei wohlfühlst. Ansonsten lass einfach deine Augen offen. Du sitzt im Schneidersitz auf der Matte oder auf dem Boden. Ich komme zur Ruhe und sitze im Dunkeln. Komm in den Schneidersitz. Schließ deine Augen und werde ruhig. Atme ein und atme aus. Im Dezember kannst du Aktivitäten langsam angehen und immer wieder Kraft sammeln. Nimm die Dunkelheit des Monats an. Bald wird es wieder heller. Der Dezember kann dunkel, langsam und wunderschön sein. Ich schließe meine Augen und erlebe Dunkelheit. Du sitzt im Schneidersitz oder in einem anderen bequemen Sitz. Schließ deine Augen oder verbinde sie mit einem Schal. Atme ein. Atme tief aus. Beim Einatmen hebt sich deine Bauchdecke. Beim Ausatmen senkt sie sich wieder. Deine Bauchmuskeln ziehen sanft nach innen und oben. Ein. Dein Bauch wird weit. Aus. Deine Bauchdecke senkt sich. Ein. Und aus. Atme tief in den Bauch und erlebe Dunkelheit. Ich werde langsam und schalte einen Gang zurück. Bleib im Schneidersitz, atme ein und hebe langsam deine Arme seitlich hoch. Deine Schultern bleiben unten. Streck dich zart zu den leuchtenden Sternen. Berühre sie in deiner Vorstellung mit den Fingerspitzen. Atme aus und senke deine Arme langsam wieder zu Boden. Lass auch deinen Kopf zart hängen und beug dich nach vor Richtung Boden. Tauche imaginativ in die Dunkelheit ein. Lass im Becken los. Dein Bauch will Richtung Boden. Dein Kopf lässt einfach los. Dein Nacken ist entspannt. Atme ein und roll vom Becken her deine Wirbelsäule wieder langsam hoch. Zuerst kommt dein Becken, dann die Brust. Und zum Schluss der Kopf. Stell dir vor, dein Scheitel hängt an einem zart blinkenden Stern. Deine Wirbelsäule ist lang. Dein Becken ist über deinen Schultern. Atme aus und bleib lang. Atme ein, komm in die Seitbeuge. Beuge deine Wirbelsäule mit aktiven Bauchmuskeln und langsam zur Seite. Deine Bauchmuskeln halten dein Zentrum stark. Zieh deine Bauchmuskeln nach innen und oben und tauch ein in die Seite, in die Langsamkeit und Dunkelheit. Dein Kopf hängt seitlich, dein Nacken ist entspannt. Deine Wirbelsäule ist trotz Beugung lang. Atme ein, spür die Länge, atme aus, aktivier die Bauchmuskeln. Ein und aus. Atme weiter. Atme aus und komm zurück in die Mitte. Deine Wirbelsäule ist lang. Deine Sitzbeinhöcker sind verbunden mit dem Boden und nach oben verbindest du dich imaginativ mit einem Stern. Atme ein, Seitbeuge in die andere Richtung. Beuge deine Wirbelsäule mit aktiven Bauchmuskeln langsam zur anderen Seite. Deine Bauchmuskeln halten dein Zentrum stark. Tauch erneut in die Langsamkeit und Dunkelheit. Dein Kopf hängt seitlich. Deine Wirbelsäule ist lang. Atme. Ein und aus. Atme aus und komm zurück in die Mitte. Dein Scheitel ist lang und verbindet sich nach oben. Deine Wirbelsäule ist lang. Deine tiefen Bauchmuskeln sind aktiv und ziehen nach innen und oben. Ich bewege mich fließend in meinem langsamen Atemfluss. So sammle ich Kraft. Komm in die Grätsche. Streck also deine Arme, bring deine Beine auseinander und komm in die Grätsche. Atme ein und hebe langsam deine Arme seitlich hoch. Streck deine Arme nach oben, bis in die Fingerspitzen bist du aktiv. Berühre das zarte Sternenlicht in deiner Vorstellung mit den Fingerspitzen. Atme ein, du bist lang, atme aus, aktiviere deine tiefen Bauchmuskeln, dein Zentrum. Ein und aus. Ein, atme aus und senke deine Arme langsam wieder nach unten. Lass auch deinen Kopf zart hängen, roll deine Wirbelsäule ab. Tauche imaginativ wieder in die Dunkelheit ein. Lass im Becken los. Sammle Kraft und Ruhe. Ein und aus. Dein Becken geht noch weiter nach vorne Richtung Boden. Dein Kopf und dein Nacken sind entspannt. Am Becken kannst du Richtung Boden ziehen. Sammle Kraft und Ruhe. Atme aus und atme ein und roll vom Becken her deine Wirbelsäule wieder langsam hoch. Zuerst kommt dein Becken, dann die Brust und zum Schluss der Kopf. Stell dir vor, wie dein Scheitel mit dem Himmel verbunden ist. Deine Wirbelsäule ist lang. Dein Becken ist über deinen Schultern. Atme aus und bleib lang. Durch die fließende, langsame Bewegung kannst du Kraft sammeln. Atme ein, Seitbeuge. Beuge deine Wirbelsäule mit aktiven Bauchmuskeln langsam zur rechten Seite. Deine Bauchmuskeln halten dein Zentrum stark. Deine Wirbelsäule beugt sich lang zur Seite. Tauch ein in die Langsamkeit und Dunkelheit des Dezembers. Die Natur ruht im Dezember. Dein Kopf hängt seitlich. Dein linker Arm kannst du über deinen Kopf heben und auch zur Seite strecken. So kannst du noch mehr deine Seite längen. Dein Zentrum ist aktiv, deine Wirbelsäule ist lang. Sei langsam und ganz achtsam zu dir. So sammelst du Kraft für spätere Herausforderungen. Dein linker Arm streckt sich weiter über deinen Kopf nach rechts. Atme ein und atme aus und komm zurück in die Mitte. Dein Zentrum ist aktiv, sei lang in der Mitte, verbinde dich nach unten und nach oben. Immer wieder sammelst du dich in deiner Mitte, die Stelle unter deinem Bauchnabel. Dort ziehst du deine inneren Muskeln sanft nach innen und oben. Atme ein, Seitbeuge in die andere Richtung. Beuge deine Wirbelsäule mit aktiven Bauchmuskeln langsam zur linken Seite. Nun kannst du den rechten Arm nach links längen, über deinen Kopf strecken. Deine Bauchmuskeln halten dein Zentrum. Tauche erneut ein in die Dunkelheit und in die Langsamkeit. Dein Kopf hängt seitlich, deine Wirbelsäule ist lang. Dein rechter Arm streckt sich über deinen Kopf weit nach links. Atme aus und komm zurück in die Mitte. Spüre die Länge von Sitzbeinhöcker bis Scheitel. Deine Wirbelsäule ist lang, du hast Platz zwischen den Wirbeln. Deine tiefen Bauchmuskeln sind aktiv. Spüre nach, beobachte deine Atmung. Nimm wahr, wo du Kraft besitzt. Atme. Ich richte mich aus. Das Alte ist vergangen. Das Neue hat noch nicht begonnen. Hier nimmt die Wirklichkeit ihren Anfang. Du bleibst in der Grätsche und machst Drehungen dazu. Atme ein, mach dich lang. Atme aus, deine Wirbelsäule rotiert nach rechts. Vielleicht sind es nur einige Millimeter, das ist völlig okay. Deine linke Hand hält sich an deinem rechten Knie. Dein rechter Arm öffnet sich nach hinten. Forciere nicht, warte, bis dein Körper sich von selbst mehr öffnet. Wenn nicht, ist das auch gut. Verweile dort, wo du bist. Atme ein, mach dich lang. Atme aus und rotiere vielleicht noch ein Stück weiter nach rechts. Atme ein, du bist lang. Atme aus, rotiere. Ein und aus. Komm langsam zurück in die Mitte. Dein Zentrum ist aktiv. Die Bauchmuskeln ziehen nach innen oben. Für deinen Lebensweg sind in allen Richtungen Möglichkeiten. Jetzt bist du hier in deiner Mitte und du fühlst, welche Wirklichkeit, welcher Lebensweg genau jetzt hier ihren Anfang nimmt. Noch gilt es zu warten und zu fühlen. Atme ein, mach dich lang. Atme aus, deine Wirbelsäule rotiert jetzt nach links. Deine rechte Hand hält sich an deinem linken Knie. Dein linker Arm öffnet sich nach links hinten. Atme ein, mach dich lang. Atme aus und rotiere noch ein Stück nach hinten. Ein, du bist lang. Aus, du rotierst. Ein und aus. Komm langsam wieder zurück in die Mitte. Für deinen Lebensweg sind alle Richtungen möglich. Jetzt bist du hier in deiner Mitte und du fühlst, welche Wirklichkeit genau jetzt ihren Anfang hier nimmt. Wenn noch nichts kommt, keine Bilder, ist das auch völlig okay. Noch gilt es ohnehin zu warten. Ich stärke mich selbst in der dunklen Zeit. Boot. Fasse deine Hände unter deinen Knien, deine Kniekehlen also, und ziehe deine Füße parallel zu dir. Roll deine Schultern zurück und verlagere dein Gewicht auf deine Sitzbeinknochen. Nach hinten ein bisschen, hebe dabei langsam deine Fersen. Komm so langsam mit gebeugten Knien in die Bootshaltung. Hebe also deine Unterschenkel parallel zum Boden an. Spüre eine gute Balance auf deinen Sitzbeinknochen. Dein Brustbein zieht sanft nach oben. Deine Bauchmuskeln sind aktiv und ziehen nach innen oben entlang der Wirbelsäule. Atme ein und streck dich innerlich in die Länge. Atme aus und zieh deine tiefen Bauchmuskeln sanft nach innen oben. Drück dein Becken in den Boden. Atme ein, sei lang. Atme aus, deine Bauchmuskeln sind aktiv. Spüre deine Balance. Wenn du magst, kannst du deine Arme nach vorne zu den Füßen ziehen und deine Finger dabei leicht bewegen. Wenn du dich stark genug fühlst, kannst du auch noch die Beine strecken. Strecke deine Beine aber nur, wenn dein Rücken dabei lang bleiben kann und deine Bauchmuskeln deinen Rumpf halten können. Ansonsten schau gut auf dich und lass vorerst die Knie gebeugt. Atme ein, sei lang. Atme aus und ziehe deine Bauchmuskeln nach innen entlang die Wirbelsäule. Beobachte deine Atmung. Ist dein Atemfluss ruhig? Kannst du lächeln, trotz Anstrengung? Bei jeder Ausatmung aktivierst du deine Bauchmuskeln erneut. Stell deine Füße wieder auf den Boden und spür nach. Ich sehe zartes Licht und Hoffnung, indische Brücke. Greif unter deine Kniekehlen und roll langsam in die Rückenlage. Setze deine Füße auf, deine Oberschenkel und Unterschenkel stehen im rechten Winkel zueinander. Drück deine Fersen in den Boden und roll dein Becken langsam hoch. Drück die Ferse fest in den Boden, damit dein Becken sich gut heben kann. Atme ein. Atme aus und halte dich oben. Drücke dein Becken noch weiter oben und deine Oberschenkel drücke auch nach oben. Spüre, wie du dich nach oben strebst, wie alles in dir nach oben strebt. Wachstum ist immer möglich. Das darf dir Hoffnung geben. Atme ein, dein Brustkorb weitet sich, auch dein Bauch wird weit. Atme aus, roll langsam Wirbel für Wirbel von der Brustwirbelsäule bis zur Lendenwirbelsäule ab. Am Ende setzt dein Steißbein auf. Wiederhole diese indische Brücke noch dreimal. Atme ein, du wirst weit. Atme aus, aktiviere dein Zentrum und roll rauf. Du strebst nach oben, dein Becken zieht nach oben, deine Oberschenkel. Wenn du fertig bist, verweile in der Rückenlage. Was nimmst du in dir wahr? Ich habe Kraft gesammelt und bin zur Ruhe gekommen. Krokodil. Du liegst auf dem Rücken, zieh jetzt deine Knie zu dir. Lass sie dann nach rechts langsam sinken. In dieser entspannenden, verdrehten Haltung kannst du alles loslassen. Spüre, was dieser langsame, fließende Ablauf mit verbundenen Augen mit dir gemacht hat. Atme ein. Atme aus, aktiviere deine Bauchmuskeln und nimm deine Knie sachte zurück in die Mitte. Und lass sie langsam mit aktiven Bauchmuskeln auf die linke Seite sinken. Lass wieder los. Atme ein, atme aus und lass los. Du hast Kraft gesammelt und bist zur Ruhe gekommen. So wie im Dezember die Natur Kraft sammelt und komplett ruhig ist. Wenn du bereit bist, kannst du den Schal oder deine Augenbinde lösen und deine Augen öffnen. Spüre, wie es sich anfühlt, wenn es heller um dich herum ist. Genieße noch einige Atemzüge.